Kundgabe 5106. Empfangen durch Bertha Dodder am 17. und 18.04. 1951. Selbsterlösung. Nur mit Jesus Christus. Niemand wird sich aus eigener Kraft erlösen können. Und doch hängt es allein von seinem Willen ab, ob das Erdenleben einem Menschen restlose Erlösung bringt aus dem gebundenen Zustand, der Folge war des einstigen Abfalles von Gott. Erlösung also bedeutet Freiwerdung aus der Gewalt des Satans, der die geistigen Wesen trennte von Gott, der sie sündig und unglückselig werden ließ. Diese Erlösung aus eigener Kraft zu Wege zu bringen, ist dem einst gefallenen Geistigen unmöglich gewesen, bis Jesus Christus zur Erde niederstieg, um als Mensch dieses Werk zu vollbringen. Er stand als Gegner auf, wider den Satan und besiegte ihn. Das heißt, sein Wille war so stark, dass er ihm Widerstand leistete, dass er die Liebe als Gottes Anteil in sich zur Entfaltung brachte, in einem Maß, das den Gegner Gottes machtlos werden ließ, weil die Liebe Kraft aus Gott ist. Diese Liebe zu entfachen ist einem jeden Menschen möglich. Also könnte sich auch ein jeder Mensch selbst erlösen, wenn er es will. Doch eben der Wille ist geschwächt durch die einstige Sünde. Der Mensch ist dem Gegner Gottes unterlegen und seine eigene Kraft genügt nicht, sich von ihm zu befreien, weil der Liebewille zu gering ist, als Erbteil dessen, der bar jeder Liebe ist. Durch Jesus Christus aber ist der Mensch in die Lage versetzt worden, den Liebewillen zu erhöhen, so wie er sich der Gnaden des Erlösungswerkes bedient, so wie er ihn als Beistand hat, der für ihn am Kreuz gestorben ist und mit seinem Blut den Kaufpreis gezahlt hat für alle Seelen an den Gegner Gottes. Dieser kann ihn nun nicht mehr gefesselt halten, wenn der Mensch selbst sich befreien will. Also ist die Erlösung des Menschen auf der Erde wohl ein Werk des freien Willens, der aber erst dann in der rechten Richtung tätig wird, wenn Jesus Christus als Erlöser der Menschheit angerufen wird, um Hilfe. Dann erlöset sich der Mensch selbst, was er aber ohne Jesus Christus nicht kann, da ihn dann noch der Satan in der Gewalt hat, dessen Macht nur durch Jesus gebrochen wurde, also der Mensch sich hinter ihn stellen muss, um aus der Gewalt des Satans loszukommen. Selbsterlösung ohne Jesus Christus ist eine Unmöglichkeit, mit ihm aber sehr wohl zu vollbringen. Aber der Mensch muss erst den Willen aufbringen, sich frei zu machen. Ansonsten auch der göttliche Erlöser das Werk der Erlösung an ihm nicht ausführen kann, wenngleich er für alle Menschen gestorben ist, am Kreuz. Doch keinem Menschen ist es verwehrt, die von ihm erworbenen Gnaden in Anspruch zu nehmen, weshalb also auch die gesamte Menschheit teilhat an dem Erlösungswerk Christi, was aber nicht besagt, dass Menschen wider ihren Willen erlöst werden. Sie können sich im freien Willen Jesus Christus zu eigen geben, aber auch dem Satan treu bleiben, der gewissermaßen beteiligt war an der Erschaffung des Geistigen, weil er die Kraft dazu von Gott bezog, jedoch nach seinem Willen die Kraft nützte und so auch willensmäßig den Widerstand gegen Gott in die Wesen legte, von dem Jesus Christus durch seine übergroße Liebe sie erlösen will. Das Erlösungswerk ist vollbracht für alle. Doch kein Wesen wird zwangsmäßig erlöst, sondern es muss selbst des Willens sein, erlöst zu werden durch Jesu Christi Blut. Ansonsten das Erlösungswerk vergeblich für dieses Wesen vollbracht worden ist, weil es noch immer im Satan seinen Herrn anerkennt und kein Verlangen hat, seiner Macht zu entfliehen. Amen.